Herzlich willkommen zu unserem dritten Vortrag der Reihe Was tun zum Verhältnis von Theorie und Praxis. Heute haben wir eingeladen Lars Gradfasel. In dem Vortrag am Dienstag, und ich denke, einige von euch oder viele von euch waren dort auch schon anwesend, ging es um Amerys Kritik am Strukturalismus. Der Kern dieser Kritik ist das Einebnen und Verschwinden des Individuums im Strukturalismus, vor allem bei Foucault. In dieser Kritik von Amery geht es ganz konkret um das leibliche und leitfähige Individuum. Bei Amery maßgeblich bestimmt durch seine Erfahrung als Häftling in den deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagern Auschwitz, Buchenwald und Bergen-Belsen, aus dem Amery 1945 befreit wurde. Das Rekurrieren auf das leidende Individuum ist immer verbunden mit dem Problem der Freiheit. Was bei Amery aus der Erfahrung des Holocaust zu Recht als fundamentale Maßgabe erscheint, nämlich die Freiheit des Individuums und diese zu Recht in das Zentrum von Gesellschaftsanalyse und Kritik zu stellen, zeigt sich im Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse als Dilemma. Während zumindest in den sogenannten westlichen Gesellschaften dem Einzelnen scheinbar eine staatlich und rechtlich garantierte Freiheit gewährt ist, und da haben wir bereits den Widerspruch, findet man in weiten Teilen der Welt Verhältnisse vor, die wohl am wenigsten sich als Freiheit bezeichnen lassen. Treibt man die Analyse weiter, zeigt sich die Aporie der Freiheit in der Ohnmacht des Einzelnen vor den als Objektivität, ja als zweite Natur auftretenden Verhältnissen. Die Gleichzeitigkeit von Freiheit und Unfreiheit entspringt offenbar genau da, wo nach Marx die freie Arbeitskraft, herausgelöst aus den vorkapitalistischen Zwängen von Ständen und Gemeinschaft, erst die subjektlose Herrschaft des Kapitals möglich macht. Der Zwang dieser zweiten Natur erscheint aber oft nur da, wo es in der Gesellschaft an die Substanz geht. Zumeist lässt sich die Haltung der Menschen eher als fröhliches Mitmachen im Schlummer der Geschichte beschreiben. Dieses affirmative Verhältnis zur Ohnmacht thematisiert auch der französische Schriftsteller Alfred Jarry in der Szene der drei freien Männer aus dem Stück König Ubu. Und ich möchte diese Szene ganz kurz vorstellen, weil ich die ganz gut finde zum Thema. Und zwar, vierter Akt, erste Szene, Platz vor dem Gefängnis, die drei freien Männer treten auf. Erster freier Mann zum zweiten. Wohin, Kamerad? Zum Exerzieren wie jeden Morgen? Hoho, ich glaube, du gehorchst. Zweiter freier Mann. Der Korporal hat mir verboten, morgens um diese Zeit zum Exerzieren zu gehen. Ich bin ein freier Mann, also gehe ich jeden Morgen zum Exerzieren. Erster und dritter freier Mann. Und so begegnen wir uns jeden Morgen ganz zufällig zur selben Zeit, um gemeinsam ungehorsam zu sein. Was diese Aporie der Freiheit mit Theorie und Praxis zu tun hat, zu diesen Fragen haben wir Lars Gradfasel eingeladen. Lars Gradfasel ist unter anderem assoziiert in der Hamburger Studienbibliothek und er gehört auch zur Gruppe Lehmann-Lehns. Und er ist Mitautor des Sammelbandes Horror als Alltag. Ja, ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Es ist ja ein sehr großes Thema, Freiheit, Autonomie, Subjektivität, was sicherlich nicht erschöpfend heute Abend behandelt werden kann. Ich werde also eher so versuchen, so ein paar Schlaglichter oder kritische Modelle oder so etwas zu werfen und eigentlich ziemlich genau so, wie es eben in der Einleitung schon angeklungen ist, also genau um das geht um das Verhältnis von Freiheit und Unfreiheit und wie beides eben ineinander verschlungen ist unter den herrschenden Verhältnissen. Begriffe wie Freiheit, Autonomie, Selbstverwirklichung, Kreativität und so weiter sind immer Schlagworte, sozusagen sich emanzipatorisch, revolutionär, wie auch immer verstehender Bewegung gewesen, sind aber gleichzeitig, und das ist vielleicht eine Erfahrung, die sich nach 68 nochmal verstärkt haben, sozusagen rekuperiert worden, wie das bei den Situationisten heißt, zu herrschaftlichen Zwecken. Wenn einem also heute die Rede von Freiheit, Autonomie oder Selbstverwirklichung begegnet, dann eigentlich ziemlich genau in Gestalt von Repression und Unfreiheit, in Gestalt von einer totalen Beschlagnahme der Menschen, die als Ich-AG zum Beispiel auf dem Markt ihr Glück und ihre Bestimmung suchen sollen und dabei eben nicht nur wie früher Arbeiter ihre Muskeln verausgaben, sondern wirklich ihre gesamte Persönlichkeit, ihre Teamfähigkeit, ihre Schlüsselqualifikationen, ihre Emotionen, weswegen ja heutzutage auch jeder da ein bisschen Erfolg haben will, jedenfalls in den richtigen Berufen, gerade kein angepasster Spießer sein darf, sondern ein totaler Nonkonformist, der mit